Als Carlo am nächsten Morgen aufwachte, musste er sich einen Moment besinnen, bis ihm alles wieder einfiel. Die Papiere, die Sekretärin, der Unfall, der Junge, die Ärztin. Hoffentlich ging es dem Jungen wieder gut. Hoffentlich hatte es keine Komplikationen gegeben. Aber was sollte er selbst jetzt machen? Es war noch früh, 8 Uhr. Vielleicht sollte er doch noch einmal zum Krankenhaus fahren. Schließlich hatte er nichts mehr zu verlieren. Oder einfach die Decke über den Kopf ziehen und weiterschlafen? Nein, sagte er laut zu sich und auf Deutsch. Er wollte wenigstens alles versuchen. Und seine Unterlagen musste er sowieso irgendwann abholen. Im Bus auf dem Weg zum Krankenhaus dachte er an den Film. La seconda volta, das zweite Mal, mit Nanni Moretti. Ein Universitätsprofessor, der zufällig die Ex-Terroristin wieder sieht, die vor Jahren ein Attentat auf ihn verübt hat. Er folgt ihr und beobachtet sie. Er möchte sie verstehen. Schließlich lernen sie sich kennen. Carlo hatte den Film sehr interessant gefunden. Vor allem die Grundidee hatte ihm gefallen. Diese zweite Begegnung unter ganz anderen Bedingungen, Jahre später, an einem anderen Ort. Auch wenn so ein zufälliges Wiedersehen natürlich ein bisschen konstruiert wirken musste.